Ein deutsches Märchen. Der arme Schuster. Es war einmal in der Stadt Arasa, da lebte ein armer Schuster namens Bram. Bram arbeitete den ganzen Tag, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, denn er wollte seine Familie ernähren und ein gutes Essen haben. Aber er verdiente meist nur sehr wenig. Eines Tages, als Bram alte Schuhe ausbesserte, kam ein Mann auf ihn zu. Er war ein großer und geheimnisvoller Mann, der einen Hut und einen Regenmantel trug. Hallo, guter Mann. Ich möchte meine Schuhe polieren lassen. Ich habe leider kein Geld, aber ich muss in kurzer Zeit sehr, sehr wichtige Leute treffen. Der Schuster zögerte, da er den ganzen Tag noch kein Geld verdient hatte. Er erklärte sich dann aber bereit, dem Mann zu helfen. Ja, Herr, ich werde Ihnen helfen. Bitte, nehmen Sie Platz und stellen Sie Ihren Fuß auf das Podest. Der Mann setzte sich und Bram polierte seine Schuhe bis zur Perfektion, so dass sie leuchteten wie ein stiller See unter einem sternklaren Nachthimmel. Fertig, Herr. Sehr gut gemacht, mein Freund. Vertraue darauf, dass ich dich reich für diese gute Tat belohnen werde. Ich bin ein Zauberer, der in der Hütte am Rande des Waldes wohnt. Und ich muss sehr, sehr wichtige Zauberer aus Senali treffen. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Der Zauberer schnippte mit den Fingern und in einer Rauchwolke tauchte plötzlich eine Ziege vor dem Schuster auf. Bram war sprachlos. Das ist eine magische Ziege. Alles, was du tun musst, ist sagen, Ziege, schüttel dich und bring mir Reichtum. Dann wirst du mit einem Haufen Goldmünzen gesegnet werden. Als er das sagte, verschwand der Magier in der Ferne. Wow, ich muss das sofort versuchen. Ziege, schüttle dich und bring mir Reichtum. Und die Ziege schüttelte sich und ließ Goldmünzen auf den Boden fallen. Der Schuster war erstaunt. Oha, der Mann hat wirklich sein Wort gehalten. Ich will sofort nach Hause und das der Familie erzählen. Bram packte seine Werkzeuge zusammen, nahm die Ziege auf die Schultern und machte sich mit großer Freude auf den Weg zu seinem Haus. Während er ging, kam er an seiner Tante Ingrids Haus in der Nähe des Feldes vorbei. Sie sah ihn mit der Ziege auf den Schultern vorbeigehen und rief nach ihm. Hallo Bram, komm vorbei und setz dich zu deiner Tante, magst du? Er überlegte, ob er zu ihr gehen und sich setzen sollte, da er eigentlich nach Hause wollte, um seiner Frau von der magischen Ziege zu erzählen. Gut, ich bin durstig und müde vom Gehen mit der Ziege auf meinen Schultern. Vielleicht sollte ich eine Tasse Tee trinken und dann nach Hause gehen. Bram ging zum Haus seiner Tante und gab ihr die Ziege. Bevor er eintrat, sagte er, Was auch immer du tust, sag nicht die Worte, Ziege, schüttle dich. Und bring mir Reichtum. Bram saß und wartete darauf, dass seine Tante ihm Tee brachte. Und während er wartete, fragte sich Ingrid, was er damit meinte, als er sprach, sie solle diese Worte nicht sagen. Sie lief in die Küche, wo die Ziege nun stand, ging zu dem Tier und sagte die magischen Worte. Schüttel dich, Ziege, und bring mir Reichtum. Und sofort schüttelte sich die Ziege und Goldmünzen fielen zu Boden. Das wird mir von großem Nutzen sein. Ich brauche einen Weg, ihn zu betrügen. Ingrid mischte einige Kräuter in den Tee und servierte ihm Bram. Der schlief daraufhin sofort ein. Sobald der Schuster tief und fest schlief, tauschte Ingrid die magische Ziege mit einer ihrer eigenen Tiere aus. Am nächsten Morgen nahm Bram die Ziege auf die Schultern und machte sich auf den Heimweg. Als er nach Hause kam, hielt er den Beutel mit den Goldmünzen vor seiner Frau. Hier, nimm diese Goldmünzen, damit du uns heute ein gutes Essen zubereiten kannst. Seine Frau war so glücklich, dass sie gar nicht daran dachte, zu fragen, woher die Münzen hatte, und ging zum Markt. Nach einiger Zeit wollte er die magischen Worte sprechen, um noch mehr Goldmünzen von der Ziege zu bekommen. Er sprach die Worte, die der Magier ihm gesagt hatte, aber die Ziege lag still wie ein Stein. Das ist seltsam. Warum funktioniert das nicht? Er wiederholte die magischen Worte, aber es war alles umsonst, da die Ziege nicht einmal zuckte. Ich werde mich mit den restlichen Goldmünzen begnügen müssen. Und sobald sie fast alle sind, werde ich den Magier noch einmal aufsuchen. Nach ein paar Tagen machte er sich auf den Weg, um den Magier zu finden. Denn das Geld war alle und seine Frau wollte, dass er arbeiten ginge. Schließlich fand er das Haus des Zauberers. Er ging hinein, sprach mit dem Zauberer und sagte ihm, dass er seine Familie ernähren müsse. Der Zauberer war ein mitfühlender Mann, legte seine Hand auf die Schulter des Schusters und sagte: Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Hier ist ein magisches Tischtuch. Leg es auf den Arm und sage: O magisches Tischtuch, breite dich aus und decke den Tisch. Und dein Tisch mit der schönsten Auswahl an Speisen und Getränken wird vor dir erscheinen. Bram war begeistert, als er hörte, was der Magier gesagt hatte. Er bedankte sich und ging zurück nach Hause. Als Bram vom Wald nach Hause ging, erreichte er das Feld, an dem seine Tante wohnte, und beschloss, eine Mahlzeit von dem Zaubertuch mit ihr zu teilen. Ich kam gerade vorbei, und da du so nett warst, mir das letzte Mal einen Tee zu servieren, dachte ich, dass es recht wäre, mich zu bedanken und dir etwas zu essen zu bringen. Oh, wie nett! Komm rein! Und so ging Bram hinein, legte das magische Tischtuch auf den Arm und sagte: Oh, magisches Tuch, breite dich aus und decke den Tisch. Und innerhalb weniger Augenblicke erschien ein wunderschöner Tisch mit den größten und leckersten Auswahl an Speisen. Tante Ingrid war erstaunt und trotz seiner freundlichen Geste beschloss sie, dem Schuster wieder auszutricksen und mischte Kräuter in sein Essen. Sie saßen und aßen, bis sie ihren Hunger gestillt und das Essen in vollen Zügen genossen hatten. Bald fühlte sich der Schuster wieder schläfrig. Und während er schlief, ersetzte seine Tante das magische Tischtuch durch ein normales und täuschte ihn erneut. Am nächsten Tag ging Bram nach Hause, legte das Tuch auf den Arm und sagte den Zauberspruch. Aber der Zauber funktionierte nicht und der Schuster blieb wie ein begossener Pudel in der Mitte des Raumes stehen. Seine Frau sah ihn an, fragte sich, ob die Armut ihn verrückt gemacht hätte und ging weg. Das kann nicht sein. Ich bin sicher, meine Tante spielt einen Streich. Und so ging Bram noch einmal zum Haus des Magiers. Er erklärte dem Magier alles, was geschehen war und bat ihn, ihm noch einmal zu helfen. Der Zauberer, der ein mitfühlender Mann war, stimmte dem zu und sagte: Tu, was ich dir sage und nimm diese magische Feder. Besuche auf deinem Rückweg die Tante und sage ihr, dass diese Feder so viele Wünsche erfüllen wird, wie das Herz begehrt. Sage ihr, sie soll sagen: O magische Feder, gib mir einen Wunsch aufsagen. Und sofort wird die Feder beginnen, sie ohne Ende zu kitzeln. Oh, ich danke Ihnen, mein Herr. Und vergiss nicht, du kannst das nur stoppen, indem du sagst: Magische Feder, mein Wunsch wurde erfüllt. Und das Kitzeln wird aufhören. Bram dankte dem Magier noch einmal und ging zur Tante Ingrids Haus. Er lief zum Haus seiner Tante auf dem Feld und er erzählte ihr von der magischen Feder. Sofort fiel die Frau auf den Trick des Schusters herein und sprach den Zauber. Oh, magische Feder, gib mir einen Wunsch. Die Feder schwebte in der Luft und fing plötzlich an, die Frau zu kitzeln. Tante Ingrid lachte und kicherte, bis sie es nicht mehr aushielt. Hör auf! Bitte, hör auf! Ich kann es nicht mehr ertragen! Das Kitzeln! Ich werde nur unter einer Bedingung aufhören. Was immer du willst, gebe ich dir! Also gut. Bitte gib mir zurück, was rechtmäßig mein ist, nämlich die magische Ziege und das magische Tischtuch. Gut, gut. Sie sind beide in der Küche. Und so rannte Bram in die Küche und griff nach dem Tuch und nahm die Ziege auf seine Schultern. Er kam aus der Küche und sagte: Magische Feder, mein Wunsch wurde erfüllt. Und die magische Feder wirbelte um ihn herum, ließ ihn verschwinden und sandte ihn auf magische Weise zurück in sein Haus. Kaum war er daheim, zeigte er seiner Frau die magische Ziege und das magische Tischtuch. Seine Frau war überglücklich und umarmte ihn sofort. Später setzten sie sich, aßen das üppige Essen und diskutierten, wie sie die magische Ziege und das Tuch am besten nutzen sollten. Sie verwendeten das Geld, um sein Geschäft als Schuster aufzubauen und nutzten auch viele der Goldmünzen, den armen Menschen der Stadt zu helfen. Und was seine Tante Ingrid betrifft, so tauchte die Feder immer wieder wie aus dem Nichts in ihrem Haus auf und sorgte dafür, dass sie die Armen und Bedürftigen half, die sie doch betrogen hatte.